meinen Leib. Schleich die Glieder Stück um Stück hinauf. Hüllt mich voll und ganz in Feuer ein. Ich spür die Hitze unter meiner Haut. Meine Hände werden starke Klauen. Aus meinem Leib. Breite Schwingen verdunkeln die Sonne. Wenn der Drache sich zum Himmel schwingt, leuchtend schimmern seine roten Schuppen. In meiner Brust voll Kraft kriecht die Kehle langsam mir hinauf, brennt in meinem Rachen und im Hals, drängt voll Macht auf einen Weg hinaus. Breite Schwingen. Schimmern seine roten Schuppen. Wenn er Verderben und Befreiung bringt, ein Strom aus Glut ergießt sich auf das Land, versenkt die müde und geschundene Welt. Feuersbrunst gräbt sich durch das Tal, ist nicht zurück als die dunkle Erde. Verbrannte Wiesen, schwarzer Wald und öde Felder bleiben nur nach jener großen Wut. Befreit ist nun das Land von seinem kranken Erbe. Des Drachen reinigt.